Spaziert hinter Neon staunt. Dieser Flow, dieser Beat, dieser Texte, dieser Sound. Wir sind die einzig wahre Realität. Und trotz der Hetze und der Lügen ist sie das, was euch niemals entgeht. Öffne die Augen, liebes Kind. Die Freiheit ist, was die Wahrheit mit sich bringt. Oh, we are back in town. Playing songs for the underground. For the white victory against the enemy. Wir versetzen euch die Suppe, ja, wir lernen euch das Grauen. Könnt ihr jetzt und alle Schwein, wir bleiben braun. Wir sind die einzig wahre Realität. Und trotz der Hetze und der Lügen ist sie das, was euch niemals entgeht. Öffne die Augen, liebes Kind. Die Freiheit ist, was die Wahrheit mit sich bringt. Playing songs for the underground. Die Zukunft sind.